Neulenkbach, zweites Buch, von Schalkmar, gelesen von eben jenem. Kapitel 18. Wohin die Reise? Neben der Überarbeitung des Bremssystems sollte auch die neue Konzeptionierung der Abteilungstoiletten der Hochgeschwindigkeitszüge eine gewaltige Herausforderung für die Reichsbahningenieure werden. Das Gesprächsthema Abteilungstoilette kam nebenbei bemerkt nach Gerüchten über vermehrt aufgetretene Verletzungen von Zivilreisenden jener neuen Hochgeschwindigkeitslok ins Rollen. Zur allgemeinen Überraschung sollte dieses Thema noch wochenlang die Besprechungshalle des Reichsbahnrates beherrschen, bis schließlich offiziellen Berichten einer Untersuchungskommission zufolge die hohen Geschwindigkeiten der neuen Züge einen entstehenden Unterdruck in den hermetisch abgeschlossenen Toilettenkabinen verursacht habe, wodurch bei Betätigung der Spülung wohl extreme Sogkräfte freigesetzt worden wären. Dadurch dürften dann die besagten Verletzungen zustande gekommen sein, wobei es gerade die Zwischenspüler unter den Passagieren am schlimmsten erwischt habe. Diese erlitten nämlich nicht selten nach Betätigung der Spülung innere Verletzungen oder trugen sogar bleibende Organschäden davon. Ein minderjähriger Reisender im Alter von 7 Jahren gelte noch heute als verschollen, wobei nicht ganz klar sei, welche Linie er seinerzeit denn überhaupt befahren habe. Er sei aber unter Umständen auch Opfer dieser fehlkonstruierten Apporte geworden. Einem Sprecher des Linienamts der neuen Reichsbahn nach, den man mir in diesem Kontext zu rezitieren gestatten möge, wäre es in Anbetracht der Umstände kein Fehler, auch andere Gründe für das Verschwinden des jungen Mädchens in Betracht zu ziehen. Diesen tragischen Geschehnissen zum Trotze feierte sich die Wissenschaft dieser Tage Schulter an Schulter mit der Crème de la Crème der ersten Klasse und auch den hochrangigen Beamten der neuen Reichsbahn. Das grenzübergreifende Aufsehen jenes Prozedere der wortwörtlichen Ersteröffnung des Kontinentalschrankens könne im Nachhinein wohl nur als Ironie bezeichnet werden, indessen doch bereits wenige Wochen darauf der globale Bahnverkehr letztendlich total zum Erliegen kommen sollte. Dem 27. Mai, der fortan als Tag der Beschrankung in die düsteren Annalen der Reisegeschichte Einzug hielt, sollten jedoch, sei es dem nationalen Stolz oder menschlichem Größenwahn geschuldet, noch ausgiebige Feierlichkeiten vorangehen. Der Reichsbahnführer selbst stand am Tage der Eröffnung kerzengerade auf dem purpurroten Samtteppich und war kurz davor, zu dem eigens für jenen Anlass gefertigten Podestes hinaufzusteigen. Zahlreiche Orden seltenen Metalles klirrten stattlich an der uniformierten Brust. Das mächtige Horn des neuen Hochgeschwindigkeitszugs hinter ihm dröhnte kräftig und begleitete jeden einzelnen seiner Schritte. An einem Spezialwaggon des Hochgeschwindigkeitszuges waren zuvor noch mehrere mörserartige Geschütze mit teils über 10 Meter langen Rohren angebracht worden. Die versammelten Reisenden staunten nicht schlecht bei dem Anblick dieser ehrfurchtgebietenden, gewaltigen, umfunktionierten Kriegsmaschinerie, der sogenannten Kompressionshaubitzen. Donner rollte jäh über die Erde, als die Sprenggranaten mit ballistischer Haube aus der Rohrseele jener senkrecht aufgestellter Kompressionshaubitzen des Patents 324 der Neureichsbahn unmittelbar herausgeschossen ward. Der verursachte Lärm sollte sogar im 60 Kilometer entfernten Belarisk noch zu hören sein, und hätten die sich zu dieser Versammlung eingefundenen Anwesenden nicht auf das Spektakel mit zugehaltenen Ohren vorbereitet, wäre die darauf folgende Ansprache wohl nur für die wenigsten unter ihnen noch hörbar gewesen. durch beim Abschuss freigesetzte unvorstellbare Kompressionskräfte gelangte das über 100 Kilogramm schwere Projektil in die Mesosphäre des Planeten, von wo aus dann der Rückflug, oder sollte man besser sagen, der jähe Absturz zur Erde erfolgte. Selbstverständlich war das Rohr jener Kompressionshaubitze nicht genau senkrecht aufgestellt worden, sondern ward davor mit einer zufällig bestimmten Abweichung marginalen Grades versehen. Der selbst unter Druck stehende Korpus des Geschosses würde beim Wiedereintritt in die Atmosphäre stetig ein weißes Band austretenden Dampfes hinter sich herziehen, um letztendlich beim Aufprall mit ohrenbetäubendem Knalle zu einer riesigen Dampfwolke explodieren. Der Radius dieser Dampfwolke aber war je nach Jahreszeit unterschiedlich, betrug zumindest jedoch gute 50 Meter. Des Öfteren, kann man sich nun denken, war es deshalb bei diesen rituellen Begehungen zu Unfällen mit zahlreichen Toten und Verletzten gekommen. Alles im Inneren dieses mehrere hundert Grad heißen Dampfes musste unweigerlich verbrennen. Wenn es nicht bereits zuvor der erzeugten Druckwelle oder aber dem letalen Aufprall des Projektils selbst kläglich Opfer geworden war. Zumeist passierte jedoch nichts. Das Projektil schlug auf, explodierte ordnungsgemäß und die Dampfglocke war, wie zuvor berechnet, aus mehreren Kilometern Entfernung noch gut ersichtlich, um als Marker für den neuen Standort des zukünftigen Monuments zu dienen. Der Einsatz jenes Kompressionsgeschützes hatte sich bei der Reichsbahnführung aufgrund ihrer raschen und zufälligen Bestimmung von Standorten bautechnischer Vorhaben jedweder Art bereits in der Vergangenheit als sehr nützlich erwiesen. Nie war je ein auf diese Weise degradierter Standort für Monumente, zukünftige Siedlungen und vermehrt auch Bahnhöfe in Frage gestellt oder gar angefochten worden. Welcher wahrlich treue Bahnreisende mochte schon dagegen sprechen oder würde sich freiwillig bereit erklären, über den Bauort hier beispielhafter neuen Reichsbahnsiedlungen selbst bestimmen zu wollen, geschweige denn, sich anzumaßen, auch nur ein Anrecht auf Mitsprache zu haben. Es ist Geschichte, dass diese scheinbare, nein, diese absichtliche Willkür territorialer Bestimmungszuführung die totalitäre Annexion von Land, wenn man so möchte, nicht immer auf diese Weise geschehen war. Tatsächlich gab es vor der Zeit der Zwicker Tagungen und Abstimmungen für eben jene Selektion von Landstrichen und deren spätere wirtschaftliche oder soziale Verwendung. Durch politische Zerrüttung und gegenseitige Blockade mehrerer damals an der Macht stehender radikaler Parteien unterschiedlicher Ideologien sollte es jedoch schon bald zu einem wirtschaftlichen Zusammenbruch kommen. Zu eben dieser Zeit pflegte auch ein heute nur allzu bekannter ehemaliger Reichsbahnminister politisch vermehrt in Erscheinung zu treten und vermochte es durch diplomatisches Geschick und taktischem Kalkül, die alte, dem Verfall nahe Union vor dem absoluten wirtschaftlichen Bankrott und dem sicheren Zerfall zu wahren. Ein unerschütterliches Fundament für die Beständigkeit des neuen Regimes ward schon bald mit der Einsetzung der Reichsbahnratsherren und der Aushebung des Zwickernetzwerks durch starke Hand mit harter Faust je geschaffen worden. Auch wenn der ideologische Ursprung ob des materiellen wie auch des immateriellen Reichtums der neuen Reichsbahn in der Erschließung von Neuem und stetig Neuem zu finden sein mochte, sah man darin kein Problem. Die fortwährende Errichtung von Bahnhöfen, deren Erschließung durch das kragenfangarmähnliche Schienennetz der neuen Reichsbahn, die dem Gesetz unermüdlicher Einverleibung und immerwährender Expansion folgt, zeugt nicht nur von den Erfindungsreichtum und Willenskraft jener Reisender dieser Epoche, sondern würde schon sehr bald zum Mahnmal menschlichen Größenwahns werden. Ende des 18. Kapitels. Ende des zweiten Buchs von Neulenkbach. Gelesen von Schalkmar. Es beruhigt mich auf gar keine Weise, wenn alle zusammen untergehen. Alles muss immer mehr werden und immer schneller. Die Krankheit, die Ölbung, Knochen hart, das Licht am Morgen.